Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 3: Schlangen, Wölfe und Ratten. Samstag, den 18. August 1937, nachmittags um 4:30, setzte ich mich mit einem Hotelbriefbogen hin und starrte lange auf das weiße Papier. Wenn ein Mann 3 Tage braucht, um über 3 Spionageverdächtige Klarheit zu bekommen, wie lange braucht dann der gleiche Mann bei gleichbleibenden Bedingungen, um über weitere 9 Spionageverdächtige Klarheit zu bekommen? Ich dachte eine Weile darüber nach. Dann schrieb ich: Lösung? Doppelpunkt? 9 Tage. 9 Tage! Ich habe nicht mal 9 Stunden Zeit. Sofern mir Köche, der Geschäftsführer, erlaubte, weiterhin im Hotel de la Réserve zu bleiben. Sie verlassen das Hotel morgen früh. Würde Köche mich jetzt immer noch hinauswerfen? Nach meinem Gespräch mit seinem Freund und Genossen Emil Schimmler, alias Paul Heinberger? Ich war Chefredakteur des Berliner Telegrafenblattes. Eine sozialdemokratische Zeitung. Jetzt ist Schluss mit eurer bolschewistischen Hetzpropaganda! Was? Sie sind verhaftet. Ziehen Sie sich an und machen Sie kein Theater. 3 Monaten Untersuchungshaft ohne Anklage, ohne Verhör, wurde ich in ein Konzentrationslager gebracht. In der Nähe von Hannover. Sie können es sich an uns sehr viel leichter machen, Herr Schindler. Wenn Sie hier unterschreiben, verzichten Sie auf die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie verpflichten sich, Deutschland umgehend zu verlassen und niemals wiederzukommen. 2 Monate blieb ich in Paris und arbeitete ein bisschen für Zeitung. Dann entschloss ich mich doch nach Prag zu gehen und die Adresse aufzusuchen. Es stellte sich heraus, dass es die Zentrale der Untergrundpropaganda-Organisation der deutschen Kommunisten war. Nach einiger Zeit fing ich an, für die Partei zu arbeiten. Die Haupttätigkeit bestand darin, Nachrichten nach Deutschland zu schmuggeln. Wirklich Nachrichten. Ich bin in dem Jahr damals über 30 Mal als Handelsreisender mit Musterkoffer nach Deutschland hineingefahren. Bis mein Kontaktmann auf einem kleinen Bahnhof von der SS verhaftet wurde. Ich musste raus aus der Tschechoslowakei und ging in die Schweiz. Die Leute aus Prag haben mich zur Köche geschickt. Er ist einer von uns. Vor ein paar Wochen hörten wir, dass ein Gestapo-Agent nach Frankreich geschickt worden ist. Es ist erstaunlich, was diese Juxer alles aufstöbern. Meine Frau und mein Sohn sind noch in Deutschland. Ich habe seit 4 Monaten nichts von ihr gehört. Aber selbst wenn Köche mir gestattete, weiter im Reserve zu bleiben, konnte ich es mir gar nicht leisten. Eine weitere Konsequenz, die Béguin nicht einkalkuliert hatte. Béguin, Michel Béguin, groß und fett und immer schwitzend und mit einer dünnen, heiseren Stimme, die so gar nicht zu seiner gewaltigen Erscheinung passte. Ich bin von der Sûreté Générale und dem Nachrichtendienst der Kriegsmarine zugeteilt. Die können ganz offen... Béguin, die Unfähigkeit und Dummheit dieses Menschen war geradezu kolossal. Es war 5 Uhr geworden. Das Meer schimmerte wie ein Becken flüssiges Metall. Es wäre schön, dachte ich, jetzt in Paris zu sein und im Luxembourg unter den Bäumen zu sitzen, in der Nähe des Marionettentheaters. Man konnte dort auf das Rascheln der Blätter hören, ohne etwas von den Qualen der ringenden Menschheit zu merken, der Zivilisation, die ihrer eigenen Zerstörung entgegeneilte. Kann sein, dass Sie unschuldig sind, Walter See, aber der Kommissär hat Sie verhaftet und ich kann nichts für Sie tun. Meine Nachtruhe wird es nicht stören, wenn Sie verurteilt werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Ich war in Saint-Gatien und nicht in Paris. Im Hotel de la Réserve und nicht im Jardin de Luxembourg. Und ich war Akteur und nicht Zuschauer. Sie bleiben im Hotel de la Réserve, bis man Ihnen sagt, Sie können gehen. Wenn Sie den Versuch machen, hier früher abzuhauen, werden Sie wieder in Haft marschieren. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie mit dem Dampfer nach Dubrovnik deportiert werden und dass Ihre Akte der jugoslawischen Polizei übergeben wird. Merken Sie sich das. Je schneller wir dahinter kommen, wer diese Aufnahmen gemacht hat, desto eher können Sie fahren. Dann machen Sie mir keine Mätzchen, schreiben Sie keine Briefe. Tun Sie das, was ich Ihnen sage, oder Sie werden deportiert. Also, nehmen Sie sich in Acht. Verstanden? Wer war der Spion, der die Aufnahmen von den neuen Befestigungsanlagen vor dem Kriegsmarinehafen in Toulon gemacht hatte? Wer war der Besitzer jener zweiten Zeiss-Ikon-Kontax, die ich aus Versehen mit meiner eigenen Zeiss-Ikon-Kontax vertauscht hatte? Aha, der Mann mit den Tagesneuigkeiten. Setzen Sie sich, Mr. Verdessi. Wir wollen die Wahrheit, und zwar komplett. Mary und Warren Skelton, die beiden jungen Amerikaner. Was wusste ich von ihnen? Nicht allzu viel. Schau mal, Walter. Da, auf dem Schiff. Sie lassen ein Boot hinunter. Das Schweizer Ehepaar Walter und Hulda Vogel? Kein richtiger Spion konnte so grotesk und spionenhaft aussehen wie die kugelrunde Simplicissimus-Karikatur Walter Vogel. Du hast es doch gesehen, Appetit, nicht wahr? Oui, chérie. Du hast tadellose Augen. Du hast keine Brille, so wie der alte Herr hier. Es ist einwandfrei Jiu-Jitsu gewesen. Monsieur Froschauge André Roux mit seiner magersüchtigen, ihn anschmachtenden Freundin Odette? Wohl kaum als Spione einzuschätzen. Wenn Sie mir vielleicht bis Ende des Monats 2000 Franken leihen könnten, täten Sie mir einen großen Gefallen. Der Major Herbert Clendon Hartley. Engländer er, Italienerin sie. Kennen Sie irgendwelche Italiener in Frankreich? Ich wusste eine ganze Menge über die beiden. Vor allem aber war der Major knapp bei Kasse. Alles passte sehr gut zusammen. Als Student habe ich einmal ein Duell gehabt. Der Mann hat an meinem Wort gezweifelt. Der alte Duclos besaß zwar eine blühende Fantasie, konnte aber kaum als Spion eingestuft werden. Er sah zu wenig danach aus. Aber andererseits sahen sie allesamt nicht danach aus. Joseph Vardaché, du bist wirklich ein hoffnungsloser Trottel. Du musst ganz einfach davon ausgehen, dass jeder Einzelne ein Lügner ist. Du musst sie zwingen, die Maske fallen zu lassen. Es wird Zeit, dass du deine Angriffstaktik änderst. Ich musste Fragen stellen, neugierig bohren und dann, wenn die Grenze des Taktes erreicht wäre, darüber hinausgehen. Ich musste freundlich, aber unerbittlich über die Empfindlichkeiten der Leute hinwegstolpern, bis sie sich verrieten. Dann, so nahm ich mir vor, wollte ich wie ein Falke auf den armen Schuldigen hinabstoßen. Es war 25 Minuten nach 5, als ich die Namen aller Hotelgäste auf ein Blatt Papier schrieb, die Augen schloss, meinen Bleistift im Kreis herumschwenkte und zustach. Die Vogels. Ich kämmte mir die Haare und ging hinunter, um sie zu suchen. Die Vogels waren wie gewöhnlich um diese Zeit am Strand. Zusammen mit Duclos, den Geschwistern Skelton und dem französischen Pärchen. Na, was gibt es Neues? Ist die Polizei geholt worden? Nein. Die Sachen sind gefunden worden? Ja. Der Dieb ist gefunden! Die vermissten Wertsachen sind wieder da! Ist es jemand vom Hotelpersonal gewesen? Der Gärtner? Gewiss, der englische Mädchen. Der Kellner! Bitte, bitte, von einem Schuldigen ist nicht die Rede. Die Wertsachen waren überhaupt nicht gestohlen. Das Ganze ist ein Versehen gewesen, ein recht dummes Versehen. Wie kommt es dann, dass die Schlösser an dem Koffer aufgebrochen waren? Ach ja! Ja, wahrhaftig. What does he say? Um Zeit zu gewinnen, übersetzte ich. I don't know what he's talking about. Weren't the locks of your case burst open? I thought you said they were. Ich schüttelte langsam den Kopf. Ich hatte einen Einfall. Wenn jemand, der über die Tatsachen nicht im Bilde war, Gerüchte in Umlauf gesetzt hat, ist eine sehr bedauerliche Situation geschaffen worden. Hatten Sie den Eindruck, Herr Vogel, die Schlösser wären aufgebrochen worden? Ich? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, wahrhaftig nicht. Was soll der Unsinn? Der Alte hier, der hat es uns doch allen erzählt. Meine Herrschaften, ich bin ein Geschäftsmann mit langer Erfahrung. Es ist nicht meine Art, vertrauliche Mitteilungen auszuplaudern. Streiten Sie etwa ab, Alter, dass Sie Herrn Vogel und mir von dem Diebstahl erzählt haben und dass Sie behauptet haben, die Schlösser wären aufgebrochen worden? Vertraulich, Monsieur, vertraulich. Vertraulich, du hast doch auch gehört, Mathetin. Oui, chérie. Er gibt es zu, natürlich nur vertraulich. Aber er hat zugegeben, dass er das mit den Schlössern erfunden hat. Das ist unfair, Monsieur! Roux lachte und steckte höchst ungehörig die Zunge heraus. Duclos begann mir leid zu tun. Schließlich hatte ich ihm ja tatsächlich gesagt, die Schlösser seien aufgebrochen worden. Wenn ich ein junger Mann wäre, Monsieur, würden Sie meine Faust zu spüren bekommen. Wollen wir nicht lieber ruhig darüber reden? Es hat doch gar keinen Zweck, überhaupt mit diesem alten Idioten zu reden. Duclos holte tief Luft. Monsieur! Sie lügen! Sie selber haben im Monsieur Vardassis Wertsachen gestohlen. Woher wüssten Sie sonst, dass die Schlösser aufgebrochen waren? Ich, Duclos, stelle Sie bloß! Sie Dieb und Lügner! Einen Augenblick lang herrschte Totenstille. Dann warfen sich Skelton und Vogel gleichzeitig auf den wütenden Roux und packten seine Arme. Lass mich los! Ich will ihn erwürgen! Dieb und Lügner! Roux brüllte und versuchte, ihn anzuspucken. Ich glaube, Monsieur Duclos, es ist besser, Sie gehen nach oben. Monsieur, ich verlasse den Strand erst, wenn Monsieur Roux sich entschuldigt hat. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass auf eine Entschuldigung allenfalls Roux Anspruch habe. Da zog Odette Martin, die im Hintergrund hysterische Anfälle zelebriert hatte, die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie die Arme um den Hals ihres Geliebten schlang und ihn ermunterte, Duclos umzubringen. Tränen überströmt wurde sie von Frau Vogel und Mary weggezerrt. Ihr Affen! Sie schwachsinnige Mistgeburt! Ru leckte sich die Lippen und schluckte schwer. Einen Augenblick dachte ich, er sei geschlagen. Dann sah ich, dass er sich zum Gnadenstoß sammelte. Kommunist! Das reichte. Duclos blickte verdutzt um sich und brachte es dann fertig, glaubhaft einzufallen. Nur Ru und Odette Martin lachten nicht. Einen Augenblick funkelte er uns wild an, machte dann auf dem Absatz kehrt und zog mit seiner Geliebten ab auf die Treppe zu. Well, I don't know what it was all about, but we certainly do see life at the reserve. Eine gefährliche Type ist das. Ja, eine Art Gangster. Ja, wahrhaftig. Der alte Franzose hat recht gehabt, nicht wahr? Sie hatten doch wirklich gesagt, die Schlösser wären aufgebrochen worden, nicht? Ich spürte, dass ich rot wurde. Oh nein, das müssen Sie falsch verstanden haben. Okay, Mr. Verdassi, kapiert. Der Kram ist wieder da, schwamm drüber. Der Mann hat mich beleidigt. Noch dazu in aller Öffentlichkeit. Es ist das Beste, von solchen Typen gar keine Notiz zu nehmen. Er hat kein Recht gehabt zu sagen, die Schlösser wären aufgebrochen gewesen. Wo ich ihm doch ganz deutlich gesagt habe, von Gewalt könnte keine Rede sein. Monsieur Bartassi, ich will die Sache nicht weiter verfolgen. Ich akzeptiere Ihre Versicherung, dass meine Ehre nicht verletzt ist. Auf Wunsch dieses Herrn habe ich mich bereit erklärt, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Sie ist erledigt. Das ist gescheit, sagte Vogel ernst und zwinkerte mir zu. Eine schmierige, nichtswürdige Type. Es ist Ihnen klar, dass er mit Mademoiselle nicht verheiratet ist. Die Skeletons rieben sich gegenseitig mit Sonnenöl ein. Ich legte mich in den Sand und dachte über Ru nach. Ein reizbarer, unangenehmer Mensch. Und doch war zu verstehen, warum das Mädchen ihn anziehend fand. Seine Bewegungen waren von geschmeidiger Präzision. Er war aggressiv maskulin und subtil feminin zugleich. Wahrscheinlich war er ein guter Liebhaber. Was in seinem Kopf vorging, erfuhr man erst, wenn er handelte. Ja, er konnte gefährlich werden. Er erinnerte an einen Luchs. Es ist erstaunlich, was diese Luchse alles aufstöbern. Luchs. Das war das Wort, das Schimmler gebraucht hatte. Vor ein paar Wochen hörten wir, dass ein Gestapo-Agent nach Frankreich geschickt worden ist. Ich Trottel. Darauf hätte ich schon längst kommen können. Ru war der Gestapo-Agent. Es war sonnenklar. Kommunist, natürlich. Ja, natürlich. Alles passte wunderschön zusammen. Wenn Ru der Gestapo-Agent war, dann hatte er doch mit Sicherheit Informationen über die Hotelgäste zusammengetragen. Und die waren für mich von höchstem Wert. Hier lag wirklich die Chance. Ich musste diese Informationen aus Ru herauskitzeln. Aber ich musste es vorsichtig anstellen. Ru durfte nicht misstrauisch werden. Auf keinen Fall durfte ich ihm gegenüber einen neugierigen Eindruck machen. Ganz sacht aushorchen. Den Anschein erwecken, als hörte ich nur unter Protest zu. Ich musste überlegt handeln. Diesmal durfte kein Fehler vorkommen. Ich machte die Tür auf. Odette Martin saß in einem halbdurchsichtigen, hellblauen Peignoir auf dem Bett und manikürte sich die Nägel. Ru stand vor dem Waschbecken und rasierte sich. Beide glotzten mich ungläubig an. Was wollen Sie? Ich komme, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Weswegen? Ich fürchtete, Sie dächten vielleicht, ich wäre irgendwie daran schuld, dass Duclos Sie heute Nachmittag beleidigt hat. Er wandte sich ab und begann, sich die Seife aus dem Gesicht zu wischen. Wieso sollten Sie daran schuld sein? Er warf das Handtuch aufs Bett. Habe ich auch nur ein Wort über den Mann da gesagt, ma petite, seit wir vom Strand weggegangen sind? No, chérie. Da haben Sie die Antwort. Wenn ich nicht so eine Dummheit gemacht hätte, wäre das überhaupt nicht dazu gekommen. Es ist aber jetzt vorbei. Ja, glücklicherweise. Ich dachte nur, wir könnten vielleicht mal eine Partie russisches Billard zusammenspielen. Um zu zeigen, dass nichts mehr zwischen uns ist. Ich spiele nicht gern mit Leuten, die schlechter spielen als ich. Den Amerikaner habe ich geschlagen. Ist aber ein netter Junge. Ja, kann schon sein. Das Mädchen ist hübsch. Mir gefällt sie nicht. Sie ist zu dick. Ich bin mehr für magere Frauen. Nicht wahr, Chérie? Oui, Chérie. Odette Martin gab ein blechernes Lachen von sich. Er setzte sich auf das Bett, lehnte sich hinüber und zog sie an sich. Sie küssten sich leidenschaftlich. Dann schob er sie weg. Sie lächelte mich triumphierend an, strich sich das Haar glatt und machte sich wieder über ihre Fingernägel her. Sehen Sie? Die ist mager, die gefällt mir. Ich hockte mich provisorisch auf die Armlehne eines Sessels. Mademoiselle ist charmant. Ja, sie ist nicht übel. Was halten Sie von dem Major? Nichts Besonderes eigentlich. Haben Sie ihm Geld geborgt? Nein. Haben Sie ihm den Gefallen getan? Wieso, sehe ich so dumm aus? Ich habe gehört, wie er zu dem Geschäftsführer gesagt hat, er soll ihm eine Kabine auf dem Dampfer von Marseille nach Algier bestellen. Also, er muss einen Dummen gefunden haben. Wer ist dieser Heinberger? Heinberger? Ja, Heinberger. Warum sitzt er immer allein? Warum badet er nie? Ich habe neulich gesehen, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Ich weiß nichts. Er ist Schweizer, oder? Ich weiß es nicht. Darum frage ich Sie ja. Tut mir leid. Ich weiß es auch nicht. Wir haben vom Wetter gesprochen. Schade um die Zeit. Ich möchte etwas über die Leute erfahren, wenn ich mit ihnen spreche. Ich möchte den Unterschied finden zwischen dem, was sie einem sagen und dem, was sie denken. Ah ja? Finden Sie, da besteht immer ein Unterschied? Durchweg. Alle Männer lügen. Frauen sagen manchmal die Wahrheit, aber Männer nie. Das stimmt doch, ich war mal bedient. Oui, chérie. Sie weiß, ich würde ihr den Hals umdrehen, wenn sie mich anlüge. Ich will Ihnen mal was sagen, mein Lieber. Alle Männer sind feige. Wenn ein Mann die Wahrheit sagt, dann können Sie sich darauf verlassen, dass er gefährlich ist. Diese Einstellung muss aber sehr anstrengend für Sie sein. Die Menschen sind ungemein interessant. Sie zum Beispiel. Ich finde Sie interessant. Ich stelle mir Fragen. Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, warum lebt ein Ungar mit einem jugoslawischen Pass in Frankreich? Ich lebe in Frankreich, weil ich in Frankreich arbeite. So. Na ja, ist auch egal. Es gibt schwierigere Fragen. Warum waren zum Beispiel die Schlösser am Messieurs Koffer am Vormittag aufgebrochen und am Nachmittag nicht mehr? Auch sehr einfach. Weil Monsieur Duclos ein schlechtes Gedächtnis hat. Genau. Ein schlechtes Gedächtnis. Bitte rauchen Sie doch. Ich rauche nicht gern allein. Odette wird auch rauchen. Geben Sie eine Zigarette, Wadoschi. Hu hatte sich ein dünnes, schwarzes Zigarillo angezündet. Ich zog mein Päckchen Gauloise aus der Tasche. Wie? Keine Tui? Das ist aber unvorsichtig von Ihnen. Ich hätte gedacht, das würden Sie aber jetzt sicherheitshalber in der Tasche behalten. Ja, ja. Odette, Chérie, eine Zigarette? Du weißt doch, ich rauche nicht gern alleine. Deinen Zähnen schadet das nichts. Apropos, sind Ihnen Ihre Zähne schon aufgefallen, Wadashi? Sehr schöne Zähne. Er lehnte sich plötzlich quer über das Bett, zerrte das Mädchen nach hinten und zog mit dem Daumen ihre Oberlippe über die Zähne hinauf. Da. Gut, nicht wahr? Ja, sehr. Das liebe ich. Eine magere Blondine mit schönen Zähnen. Er ließ sie los. Sie setzte sich auf, küsste ihn aufs Ohrläppchen und nahm eine von meinen Zigaretten. Ruth zündete ihr ein Streichholz an, beugte sich dann plötzlich vor, ergriff meine Hand und tippte mit dem Zeigefinger auf meine Handfläche. Liebe zum Geld. Sie haben keine politischen Überzeugungen, die Ihnen den Kopf verwirren können. Sie stehen vor einer Gelegenheit, Geld zu verdienen. Warum greifen Sie nicht zu? Was für eine Gelegenheit meinen Sie? Was ist heute für ein Tag, Wadashi? Heute Samstag natürlich. Nein, das stimmt nicht, Wadashi. Heute ist Freitag. Monsieur, es ist Samstag. Freitag, Wadashi. Wenn ich eine bestimmte Information hätte, die Sie mir, glaube ich, geben können, Wadashi, dann wäre ich bereit, um 5000 Franc zu wetten, dass heute Freitag ist. Aber die Wette würden Sie verlieren. Ganz recht. Ich würde 5000 Franc an Sie verlieren. Aber andererseits hätte ich diese kleine Information gewonnen. Endlich begriff ich, was er meinte. Es war ein Bestechungsangebot. Plötzlich fiel mir ein, dass ich eine Tür hatte zugehen hören, als ich aus Schimmlers Zimmer herauskam. Ru nahm offensichtlich an, dass Schimmler mich ins Vertrauen gezogen habe und wollte mir einen Beweis für Heinbergers wirkliche Identität abkaufen. Ich kann mir nicht denken, was für eine Information ich Ihnen geben könnte, Monsieur, die Sie für den Verlust von 5000 Franc entschädigen würde. Nein. Wissen Sie das genau? Ja. Ich stand auf. Wo fahren Sie hin, wenn Sie hier abreisen? Nach Paris zurück. Nach Paris? Warum? Ich wohne da. Und Sie fahren wohl wieder nach Deutschland zurück? Wie kommen Sie auf den Gedanken, ich wäre kein Franzose, Wadashi? Französisch hat einen leichten Akzent. Ich weiß nicht warum, aber ich habe angenommen, Sie seien Deutscher. Ich bin Franzose, Wadashi. Beleidigen Sie mich nicht, bitte. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht verletzt. Im Gegenteil. Es ist mir ein Vergnügen gewesen, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ein großes Vergnügen sogar. Au revoir, Monsieur. Au revoir, Madame. Au revoir, Monsieur. Mit dem Gefühl, in mehrfacher Hinsicht hereingefallen zu sein, ging ich die Treppe hinunter. Ich war nicht der Aushorche gewesen, sondern der Ausgehorchte. Schließlich war mir ein Bestechungsangebot gemacht worden. Peinlich war, dass auch Ru ganz offenbar gemerkt hatte, dass ich den Diebstahl nur vorgetäuscht hatte. Wie üblich fiel mir nun hinterher ein, was ich an Vernichtendem hätte sagen sollen. Das Schlimme war, dass mein Gehirn viel zu langsam funktionierte. Ich war ein Tölpel. Ein Schwachkopf. Die Uhr schlug 9. Es war ein feiner, hoher, ganz zarter Ton. Ich sehe die Szene noch deutlich vor mir. Es ist, als betrachte ich durch ein Stereoskop eine vollkommene Farbreproduktion von dem Zimmer und den Menschen darin. Der Regen hat aufgehört und der Wind ist wieder sanft und warm. Im Salon ist es schwül und die Fenster stehen weit offen. Die Skertens und ich sitzen nahe am Fenster. Auf der anderen Seite spielen Ru und Odette Martin russisches Billard. In der anderen Ecke bei der Tür zur Diele sitzt Duclos, streicht sich mit dem Kneifer in der Hand den Bart und redet auf die Vogels ein, die eifrig zuhören. Nur das Ehepaar Köche und Schimmler sind nicht da. Die es wagen, sich uns in den Weg zu stellen, werden wir abknallen wie Kaninchen. Wir Geschäftsleute sind das Rückgrat des Staates, seine Stärke, sein Schutz und Schild gegen den fremden Eindringling, der gefährlich auf unsere Grenzen schielt. Er hielt inne, weil ihm der Atem ausging. Ich glaube übrigens nicht, dass Deutschland wagen wird, Frankreich anzugreifen. Die Gefahr liegt, wie Monsieur sagt, im Inneren. Wahrhaftig. Einen Tisch weiter lächelt Major Clendon Hartley still vor sich hin, während seine Frau angeregt mit Frau Vogel plaudert. Irgendjemand hat ihnen die 2000 Franc geborgt. Aber wer? Entschuldigen Sie, Mr. Verdassi, aber Ihr Gesicht wurde länger und länger und wir dachten schon, Sie würden gleich in Tränen ausbrechen. Ich dachte darüber nach, wie sehr wir uns mit anderen identifizieren und doch einsam bleiben dabei. Ich reise morgen ab. Bleiben Sie noch lange? Oh, eine Zeit lang. Mal sehen. Für 3 Monate, um genau zu sein. Es gibt keinen Grund, Mr. Verdesi nicht einzuweihen. Also, hör mal, sagte Warren. Und von einer Sekunde zur anderen fühlte ich mich krank. Ach, was soll's. Wir sind nicht Bruder und Schwester. Er ist mein Cousin. Und wir leben in Sünde. Gratuliere, sagte ich und fühlte mich immer noch krank. Aber krank vor Eifersucht. Sie lächelte mich an. Wir können erst in 3 Monaten, wenn Warren 21 wird, getraut werden. Sonst verlieren wir $50.000 Erbschaft von Großvaters Gelten. Und das wäre doch ziemlich crazy, oder? Ja, sagte ich. Aber die beiden hatten nur Augen füreinander. Absolutely crazy. Monsieur Duclos kam auf uns zu. Wussten Sie, dass die Clinton Hartleys uns morgen verlassen? Ja. Irgendjemand muss ihm das Geld geliehen haben. Ich würde ihm kein Geld leihen. Er bat mich um 10.000 Francs. Eine unbedeutende Summe, die ich ihm selbstverständlich hätte geben können. Aber es ist eine Frage des Prinzips. Ich bin schließlich Geschäftsmann. Ich dachte, er braucht 2.000 Francs. Ja, er hat seine Ansprüche höher geschraubt. Typischer Fall vom Verbrecher. Das denke ich nicht. Als Geschäftsmann hat man ein Auge für Verbrecher. Gott sei Dank sind die englischen Verbrecher die dümmsten. Ah ja? Aber das weiß man doch. Der französische Verbrecher ist eine Schlange, der amerikanische ein Wolf und der englische eine Ratte. Sie denken wirklich, Major Clendon Hartley ist ein englischer Verbrecher? Schauen Sie sich sein Gesicht genau an und Sie erkennen die Ratte darin. Was wollen Sie mehr? Gott sei Dank wurden wir unterbrochen. Köche betrat mit Schimmler den Salon. Duclos sprang auf, um sie abzufangen. Schimmler kam sofort auf mich zu und setzte sich neben mich. Ich höre, Sie verlassen uns morgen, Verdesi. Herr Heinberger, ich bitte Sie nicht allzu lange mit mir zu sprechen. Ich bin heute Nachmittag von einem gewissen Herrn über Sie ausgefragt worden. Und? Haben Sie die Frage beantwortet? Ich habe durchaus glaubhaft gelogen. Er nickte mir und den amerikanischen Geschwistern zu und ging, um sich wieder Köche anzuschließen. Wir wären alle sehr dankbar, Frau Vogel. Zu meinem Erstaunen geleitete Köche Frau Hulda Vogel zum Klavier. Es war klar erkennbar, dass Frau Vogel einmal Talent gehabt hatte. Ihr Spiel hatte einen seltsam verblichenen Glanz, ähnlich wie eine Strassspange in einem Korb alter Ballkleider. Monsieur Verdesi? Es war der Polizeibeamte in Zivil mit Panama-Hut, der mich schon einmal am Donnerstag vor der Drogerie verhaftet hatte. Hinter ihm stand der brutale Polizist in Uniform. Sie sind verhaftet. Sie kommen mit zum Kommissariat. Aber... Kein Aber. Los, kommen Sie. Worauf lautet die Anklage? Das geht Sie nichts an. Ich bin Bürger der Republik. Ich habe ein Recht, es zu wissen. Sind wohl neugierig, was? Meinetwegen. Die Anklage lautet auf Spionage. Sie haben einen gefährlichen Mann in Ihrer Mitte gehabt. Also los, war das Ihr Marsch. Die Skeltons, die Ehepaare Vogel und Clendon Hartley, Roux, Odette Martin, Schimmler, Duclos, Köche. Einen Augenblick lang sah ich ihre Gesichter weiß und reglos auf mich gerichtet. Dann war ich durch die Tür. Er geht hiermit das Urteil gegen den 32-jährigen staatenlosen Joseph Verdesi wegen Spionage verurteilt zu 4 Jahren Haft. Die sofortige Deportation wird angeordnet. Es war soweit. Das, wovon ich im Grunde meines Herzens immer gewusst hatte, dass es geschehen würde, war nun tatsächlich geschehen. Ich war wieder in der Haft. Nun, Verdesi, haben Sie sich in Ihrem kleinen Urlaub gut amüsiert? Die Zeiger der Uhr, die in dem Raum hing, schlichen auf 10:30, als die Tür aufging und Beguin hereinkam. Es ist heute sehr warm gewesen. Noch immer hatte er denselben Seidenanzug an wie vor 3 Tagen. In der Hand noch immer das lappige Taschentuch. Er schwitzte immer noch reichlich. Er kam mir viel kleiner vor, als ich gedacht hatte. In meiner Fantasie hatte ich aus ihm einen widerlichen, abgefeimten Teufel mit dünner, krächzender Stimme gemacht. Nun sah ich einen Menschen vor mir, dick und fett und schwitzend, aber doch einen Menschen. Was denken Sie, Wadasi? Wissen Sie, Bigger, als Sie vor 3 Tagen in der Zelle mit mir sprachen, da habe ich tatsächlich geglaubt, Sie könnten ein bisschen Verstand haben. Ich hatte den Eindruck, auch wenn Sie drohen und blödsinnige Fragen stellen, denken Sie sich wenigstens etwas dabei. Inzwischen weiß ich, dass ich mich getäuscht habe. Sie haben keinen Verstand. Sie denken sich nichts bei dem, was Sie machen. Sie sind ein Trottel. Sie haben so viele Schnitzer gemacht, dass ich sie schon nicht mehr zählen kann. Wenn ich nicht ein bisschen Verstand gehabt hätte und mir Ihre Anweisung auf meine Weise ausgelegt hätte, dann hätten wir... Wenn Sie nicht was? Ich war in rücksichtsloser, rachsüchtiger Stimmung. Wenn Sie nicht was? Ich habe gesagt, wenn ich mir nicht Ihre Anweisung auf meine Weise ausgelegt hätte, dann hätte Ihr verdammter Spion es mit der Angst gekriegt und sich schleunigst aus dem Staub gemacht. So? Ja, so. Nur diesmal kann ich Ihren Fehler nicht mehr ausbügeln. Sie haben den Alarm ausgelöst. Major Clinton Hartley und seine Frau fahren sowieso morgen ab. Ihre Spionageverdächtigen sind Ihnen durch die Lappen gegangen. Was soll's? Der Kommissar wird zufrieden sein, ein Sündenbock wird gebraucht, ein Sündenbock ist gefunden. Ich bitte darum, in meine Zelle eingesperrt zu werden. Ich habe Kopfschmerzen und bin müde. Sacrechian, nehmen Sie eine Zigarette. Zum Schlafen kommen Sie noch nicht. Ich nahm mir eine. Er zündete sich die seine an und warf mir die Streichhölzer zu. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Ach. Ich legte so viel in das Wort, wie ich nur konnte. Mein lieber Wadasi, vor 3 Tagen schon, bevor Sie hier weggingen, wussten wir, wer der Spion ist. Und natürlich hätten wir ihn jederzeit verhaften können, wenn wir das gewollt hätten. Ich brauchte ein paar Augenblicke, um das eben Gehörte in mich aufzunehmen. Dann wirbelten mir Hoffnung und Verzweiflung in wildem Wechsel durch den Kopf. Wer ist der Spion? Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Dazu kommen wir noch. Ist das wieder ein Trick? Nein, Wadasi, das ist kein Trick. Ich war nahe dran, die Beherrschung zu verlieren. Und dann erklären Sie mir gefälligst, was Sie eigentlich damit wollen, dass Sie mich foltern. Wenn Sie wüssten, was ich in den letzten 3 Tagen durchgemacht habe, dann würden Sie nicht so da hocken wie ein fetter, selbstgefälliger Teufel und grinsen, als wäre das ein guter Witz. Wissen Sie denn eigentlich, was Sie mir angetan haben? Verdammt nochmal! Na, war das Sie? Das ist doch nur Zeitverschwendung. Ich weiß, dass ich fett bin, aber selbstgefällig bin ich nicht und ein Teufel auch nicht. Was ich getan habe, musste ich tun. Er zog an seiner Zigarette, inhalierte tief und ließ den Rauch langsam durch die Nase ausströmen. Vor ungefähr 9 Monaten hat einer unserer Agenten in Italien in seinem Bericht erwähnt, dass der italienische Geheimdienst einen neuen Stützpunkt in Toulon aufgemacht hätte. Er fuhr sich mit dem Taschentuch unter dem Kragen herum. Unser Agent in La Spezia meldete zum Beispiel, dass sich 3 Tage nach einer geheimen Änderung an den Befestigungen einer Insel bei Marseille italienische Marineoffiziere eifrig darüber unterhielten. Das Schlimmste war, wir hatten keine Ahnung, woher diese Informationen gekommen waren. Das machte uns ziemliche Sorgen. Als dieser Drogist mit den Negativen ankam, haben wir die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen. Seine dicken Babyhände schlossen sich theatralisch um einen gedachten Gegenstand. Natürlich fiel der Verdacht auf Sie, Wadasi. Als wir merkten, wie es zu der Verwechslung der beiden Fotoapparate gekommen war, haben wir Sie als unwichtig ausgestrichen. Gott sei Dank haben wir Sie nicht sofort freigelassen, sondern damit gewartet, bis wir den Bericht über den Fotoapparat hatten. Bericht über den Fotoapparat? Über die Fabrikationsnummer erfuhren wir von Zeiss, dass eine Contax mit dieser Nummer an einen kleinen Händler in Aix ausgeliefert worden war. Der wiederum erinnerte sich genau an den Käufer. Und an den Namen des Käufers erinnerte er sich auch. Es war der Name einer der Gäste im Hotel de la Réserve. Wer ist das? Wir hätten ihn verhaften können. Der Kommissar brannte darauf. Aber wir haben ihn nicht verhaftet. Warum nicht? Ihn konnte ich verhaften, weil es mir passte. Aber ich wollte, dass er mir erst mal den Weg zu seinen Vorgesetzten in Toulon zeigte. Dazu musste ich ihn zwingen, das Hotel zu verlassen. Aber zugleich musste er denken, er selbst wäre frei von jedem Verdacht. Deswegen die Verhaftung? Deswegen die Verhaftung. Versetzen Sie sich mal in die Lage dieses Mannes. Sie wissen, dass die Aufnahmen, die Sie gemacht haben, durch Zufall jemand anderem in die Hände geraten sind. Was tun Sie? Sie versuchen, sie wiederzukriegen. Das geht schief. Und Sie haben den Verdacht, dass dieser andere irgendwas im Schilde führt. Sie beschließen, abzuwarten. Dann wird dieser andere wegen Spionage verhaftet. Was denken Sie sich da? Was geht Ihnen durch den Kopf? Erstens, die Polizei hat erfahren, dass diese Aufnahmen gemacht worden sind. Zweitens, dass der andere sich verteidigen wird und dadurch möglicherweise die Polizei auf ihre Spur bringt. Es ist also Zeit, dass Sie sich aufmachen. Vor 10 Minuten ist er mit einem gemieteten Wagen Richtung Toulon gefahren. Wir wollen noch ein paar Minuten warten. Wir werden den Mann verhaften, aber nicht wegen Spionage. Ich möchte nicht, dass die Zeitungen neugierig werden. Als Grund der Verhaftung geben wir Diebstahl an. Diebstahl einer Zeiss Icon Contax im Wert von 4.500 Francs. Und ich soll die Kamera wiedererkennen? So ist es. Es half nichts. Ich musste mit der Wahrheit heraus. Also erzählte ich von meinem gescheiterten Versuch, dem Spion im Schreibzimmer eine Falle zu stellen. Er schlug die Tür zu und nahm seine Kamera an sich. Außerdem hat er nicht nur 2 Rollfilme aus meinem Koffer gestohlen, sondern auch meine Kamera wieder zurückgelegt. Mit anderen Worten, ich kann meine Kamera gar nicht wiedererkennen. Ich hab sie ja schon. Ich hab's mir fast gedacht. Egal. Wir werden es trotzdem auf meine Weise machen und später werden Sie den Irrtum erkennen und sich entschuldigen. Wenn alles gut geht, wüsste ich nicht, warum Sie am Montag nicht bei Ihrem gestrengen Monsieur Matisse in Paris sein sollten. Ich begriff nicht gleich, was er da sagte. Dann, als die Bedeutung seines Satzes in mein Bewusstsein einzudringen begann, hörte ich mich wirre Dankesworte stammeln. Es war, als erwachte ich aus einem Albtraum. Und was ist, wenn ich mich weigere, mitzumachen? Ich brauche Sie wegen der Wiedererkennung, war das Sie. Außerdem, Ihr Verhalten in dieser Angelegenheit könnte für den Erfolg oder Misserfolg Ihres Antrags auf französische Staatsbürgerschaft ausschlaggebend sein. Von einem französischen Staatsbürger wird verlangt, dass er der Polizei behilflich ist. Ich verstehe. Sie wollen mich weiter erpressen. Mein lieber guter Badassi. Hier. Sie haben sich 3 Tage in unserem Auftrag, in unserem Interesse im Hotel de la Réserve aufgehalten. Wir wollen anständig sein. Das sind 500 Francs. Wer ist der Spion? Er ist soeben durch Sanary durchgekommen. Wir müssen los. Kommen Sie mit, Wadasi? Ich steckte den Briefumschlag in die Tasche und stand auf. Natürlich, sagte ich und folgte ihm hinaus. Halten Sie in Olioul auf der Hauptstraße an der Kreuzung nach Sablet. Ein paar Minuten später kamen wir in den Ort hinein. An der Kreuzung stand ein Auto und ein langer, hagerer Mann lehnte sich an die Seitentür. Wir hielten an. Béguin kurbelte sein Fenster herunter. Inspektor Fournier. Béguin? Der bin ich! Fahren Sie hinter mir her! Wir setzten uns wieder in Bewegung. Endlich bogen wir auf eine hell erleuchtete Straße mit Straßenbahnschienen und Cafés auf den Bürgersteigen ein. Wir waren in Toulon. Die Cafés waren voll. Gruppen französischer Matrosen schlenderten auf den Bürgersteigen entlang. Es fehlte nicht ein Mädchen. Dann kamen wir in einen weniger belebten Teil des Hafens und der Wagen bog rechts ab. Es ist still hier. Was haben Sie denn so spät am Abend mit Ihnen zwischen den Lagerhallen? Kommen Sie mit Henri hinterher und verhalten Sie sich leise. Béguin und der Hafeninspektor gingen vor. Hinter ihnen die 2 Beamten von der Hafenpolizei. Henri und ich bildeten die Nachhut. Die beiden Fahrer blieben auf ihren Plätzen. Was wird jetzt? Halten Sie den Mund. Sonst kriege ich Ärger. Wir gingen ein paar Meter weiter. Drücken Sie sich zur Seite. Wir haben die Bude umstellt. Auf einmal zerteilte der Strahl einer Taschenlampe die Dunkelheit vor mir und ich sah, dass die anderen vor einer Holztür in der linken Mauer standen. Hier ist es. In der Stille konnte ich die Uhr am Arm meines Vordermannes ticken hören. Haben Sie das Schild auf der Tür gelesen? War das Sie? Ja. Agence Maritime. François Paul Metro. Alias Enrico Maletti. Seit 9 Monaten ist der Chef hinter ihm her. Maletti ist der Kopf des italienischen Agentenringes in Toulon. Und diesen Kopf werden wir heute Nacht abschlagen. Und ihren miesen kleinen Spion gleich mit einkassieren. Der obere Treppenabsatz war ein Duplikat des unteren. Aber es war kein Licht da. Ganz leise stellten die Männer sich vor die Tür. Ich wurde daneben gegen die Wand gedrückt. Die Tür war verschlossen. Henri zog einen riesigen Revolver aus der Tasche, spannte den Hahn und setzte die Mündung schräg an das Schlüsselloch. Gleichzeitig warfen sich die beiden Hafenpolizisten gegen die Tür. Der Raum war leer. Da, die Tür! Fournier rannte auf die Tür an der Wand links zu und stieß sie auf. Dahinter lag eine Art Flur mit einem Fenster am anderen Ende. Ein Mann stand vor dem Fenster. Riss es auf und schwang ein Bein über das Fensterbrett. Halt! Bleiben Sie stehen! Polizei! Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Béguin rasch seinen Revolver hob. Im selben Augenblick drehte der Mann am Fenster sich um und streckte den Arm aus. Ich hörte, wie die Kugel dumpf in die Schulter von Inspektor Fournier schlug. Béguin drückte ab. Der Mann am Fenster war weg. Aber in dem Augenblick, als er sich umgedreht hatte, um zu schießen, hatte ich sein Gesicht gesehen und ihn erkannt. Es war Roux. André Roux. Dann lief ich hinter den anderen her in den zweiten Raum. Kreidebleich und wimmernd hockte Odette Martin an der Ecke. Neben ihr stand mit hoch erhobenen Händen ein untersetzter Mann mit Glatze. Enrico Maletti, Sie sind verhaftet. Dupra, legen Sie die Handschellen an. Roux ist über das Dach weg. Marechal, Sie laufen runter und sagen den anderen Bescheid. Sie sollen auf die Dächer achten und schießen, sobald sich was bewegt. Dann kommen Sie zurück und kümmern sich um Inspektor Fournier. Dupra, Sie bleiben mit Maletti und der Martin so lange hier, bis Marechal zurück ist. Dann bringen Sie die beiden runter zum Wagen. Henri, Sie kommen mit. Sie auch, Matassi. Spitzend und fluchend stemmte er sich über das Fensterbrett und ließ sich auf das daruntergelegene Dach fallen. Henri und ich folgten. Vorsicht, das ist eine Brüstung. Henri, haben Sie eine Taschenlampe? Ja, Monsieur. Dann stehen Sie doch nicht so herum. Gehen Sie zu dem Oberlichen und sehen Sie nach, ob es aufzumachen geht. Ein bisschen schnell, dann wird er nochmal. Die Kugel klatschte tückisch in das Mauerwerk hinter mir. Nein, Roux war nicht durch das Oberlicht entkommen. Er ist hinter der Ecke dort, zwischen den beiden Mauern, Monsieur. Das weiß ich jetzt auch, Sie Idiot. Henri, laufen Sie zur Mauer rüber und schleichen Sie in Deckung auf die Lücke zu. Wenn Sie ihn sehen, leuchten Sie ihn mit der Taschenlampe an. Wir haben ihn. Henri lief los. Für ein paar Sekunden verdeckte eine kleine Wolke den Mond. Er ist auf der eisernen Feuertreppe am Nebenhaus, ungefähr 20 Meter von hier. Henri, gehen Sie runter und sagen denen auf der Straße, sollen ein paar Mann auf das Dach vom Lagerhaus gegenüber schicken. In der Nacht, wenn er nicht da ist, brecht die Tür auf. Sie sollen von hinten an ihn rankommen. Und mach schnell! Wir warteten schweigend. Sehen Sie was? Ich glaube, er klettert die Feuerleiter hoch. Hier. Wenn ich sage jetzt, machen Sie die Taschenlampe an. Jetzt! Roux kletterte so schnell er konnte auf das obere Ende der Feuerleiter zu. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für ihn, vom Dach runterzukommen. Die Feuertreppe oder diese Tür da. Wir brauchten nicht lange zu warten. Begin hatte kaum ausgeredet. Da strömten die Gardemobilen mit Gewehren durch die Tür auf das Dach. Wir sind hier! Ausschwärmen! Nach allen Seiten! Und langsam auf uns zukommen! Die Front rückte vor. Ich wartete mit angehaltenem Atem. Ich weiß nicht recht, was ich erwartete. Aber das, was geschah, war jedenfalls unerwartet. Die Front war beinahe bei der letzten Reihe von Luftschächten angekommen und ich glaubte schon fast, Roux müsse uns am Ende doch entschlüpft sein. Da sah ich plötzlich eine Gestalt hinter den Luftschächten vorspringen und auf die Mauerkante zurennen. Einer von den Gardemobil stieß einen Ruf aus und rannte hinterher. Legern lief vor. Roux sprang auf die Mauerkante und fand schnell das Gleichgewicht. Und dann verstand ich. Zwischen dem Dach, auf dem wir standen, und dem nächsten Lagerhaus war ein Abstand von ungefähr 2 Metern. Roux wollte hinüberspringen. Ich sah, wie er sich zum Absprung duckte. Noch etwa 20 Meter lagen zwischen ihm und dem Uniformierten, der ihm am nächsten war und der im Laufen am Schloss eines Gewehres herumfingerte. Begin war noch weiter entfernt. Da blieb Begin stehen und hob seinen Revolver. Die Kugel traf Roux in den rechten Arm. Ich sah, wie seine linke Hand danach griff. Dann verlor er das Gleichgewicht. Es war entsetzlich. Einen kurzen Moment lang zappelte er, um sich zu retten. Dann, als er merkte, dass er fiel, schrie er auf. Der Schrei wurde zu einem Kreischen, als er verschwand. Einem Kreischen, das jäh abbrach, als sein Körper mit einem schauerlichen Knall unten auf das Betonpflaster aufschlug. Ich sah, wie Begin an die Mauerkante trat und hinunterblickte. Dann musste ich mich heftig übergeben. Als sie zu Roux hinkamen, war er tot. Sein richtiger Name war Verrue. Arsène Marie Verrue. Er war uns seit Jahren bekannt. Er war Franzose, aber seine Mutter war Italienerin. In Briançon geboren, nicht weit von der italienischen Grenze. 1924 ist er von der Armee desertiert. Bald darauf hörten wir, dass er als italienischer Agent in Zagreb arbeitete. Dann hat er eine Zeit lang für den Geheimdienst der rumänischen Armee gearbeitet. Danach ist er im Auftrag irgendeiner anderen Regierung, wahrscheinlich der italienischen, nach Deutschland gegangen. Zu uns ist er mit gefälschten Papieren gekommen. Was ist mit Mademoiselle Martin? Ich denke, wir werden sie laufen lassen müssen. Aber was mich freut, ist, dass wir Maletti haben. Oder Metro, wie er sich hier nennt. Er ist der Kopf, der hinter der ganzen Sache steckt. Roux ist nie ein wichtiger Mann gewesen. Also Roux. Jetzt wusste ich auch, warum sein Akzent mir so bekannt vorgekommen war. Jetzt wusste ich, was Roux gemeint hatte, als er mir die 5000 Francs für eine bestimmte Information angeboten hatte. Jetzt wusste ich, wer mich niedergeschlagen, wer mein Zimmer durchsucht und wer die Tür des Schreibzimmers zugeknallt und abgeschlossen hatte. Jetzt wusste ich es. Und jetzt schien es unwichtig, dass ich es wusste. Monsieur Béguin? Ja? Das ist in seinen Taschen gefunden worden. Ah. Wollen Sie die Nummer sehen? Ich blickte auf die Kamera in seiner Hand. Es war eine Zeiss Icon Contax. Der Verschluss und das Objektiv waren zertrümmert. Ich schüttelte den Kopf. Ich glaube Sie noch so, Monsieur Béguin. Sie brauchen jetzt nicht mehr hier zu bleiben, Vadasi. Henri wird Sie mit dem Auto nach St. Gatien ins Hotel zurückbringen. Monsieur Béguin? Ja? Warum ist er so lange im Hotel geblieben und hat sich um seinen verschwundenen Film bemüht? Wahrscheinlich hat er nur für abgelieferte Ware Geld bekommen. Und ich nehme an, er hat das Geld gebraucht. Es war beinahe 2:30, als ich wieder im Hotel de la Réserve ankam. Der Kommissär war heute Abend nach Ihrer Verhaftung hier und hat mich über alles aufgeklärt. Ich hoffe, Sie haben sich entschlossen, unser Gespräch von heute Nachmittag zu vergessen. Sie müssen todmüde sein. Es hat meine Berufsehre verletzt, wenn Sie verstehen, was ich meine, was in den letzten Tagen hier vorgefallen ist. Ich dachte, die Engländer würden hinter allem stecken. Da war zunächst die Szene am Strand und dann habe ich heute Morgen gehört, dass er sich von den anderen Gästen Geld borgen wollte. Und? Hat er es geschafft? Ja, das hat er. Dieser junge Amerikaner hat ihm 2000 Francs geliehen. Skelton? Warren Skelton. Hoffentlich kann er es entbehren. Ich glaube nämlich nicht, dass er es wieder sieht. Ja, und dann war da auch noch Monsieur Duclos. Der alte Knabe ist ein fürchterlicher Schwätzer. Und abgebrüht dazu. Vielleicht ist er deswegen so ein erfolgreicher Geschäftsmann. Monsieur Duclos ist als Schreiber bei der Kanalisationsverwaltung einer kleinen Stadtgemeinde bei Nantes angestellt. Als was? Als Schreiber. Er verdient 2000 Francs im Monat und macht hier jedes Jahr 2 Wochen Urlaub. Vor ein paar Jahren musste er 6 Monate in einer Anstalt verbringen. Und ich habe das Gefühl, als müsse das bald wieder der Fall sein. Monsieur Küche, ich danke Ihnen für die Sandwiches und den Wein. Ich zog Béguins Briefumschlag aus der Tasche. Das hat mir die Polizei gegeben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Umschlag Herrn Heinberger übergeben würden. Er sah mich groß an. Einen Augenblick hatte ich den Eindruck, ich hätte einen Schauspieler vor mir, der die Rolle des Hotelgeschäftsführers gespielt und sich nur mit einer einzigen Bewegung die Schminke aus dem Gesicht gewischt hätte. Emil Schindler braucht das Geld nicht mehr. Bitte? Sie fahren morgen früh mit dem 9 Uhr Zug von Toulon nach Deutschland zurück. Sie? Wer? Sie? Vogel und seine Frau begleiten ihn. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich nahm den Umschlag vom Tisch und steckte ihn mir wieder in die Tasche. Tja, Emil hat immer gesagt, die beiden lachen zu viel. Sie haben gestern einen Brief aus Deutschland bekommen. Als Sie nicht in Ihrem Zimmer waren, habe ich ihn mir angesehen. Er war ganz kurz. Es hieß darin, wenn Sie wieder Geld brachten, müssten Sie sofort beweisen, dass Sie es brachten. Das haben Sie getan. Emil hatte recht. Sie lachen, Sie sind grotesk. Niemand käme auf den Gedanken, dass Sie auch niederträchtig sind. Vor Jahren habe ich in Berlin ein Konzert von Frau Vogel gehört. Damals hieß sie noch Hulda Krämer. Ich habe sie erst wiedererkannt, als sie heute Abend spielte. Ich hatte mich oft gefragt, was wohl aus ihr geworden sein mochte. Jetzt weiß ich's. Sie hat den Gestapo-Agenten Walter Vogel geheiratet. Sehr merkwürdig, nicht? Er streckte mir die Hand hin. Gute Nacht, Vadasi. Gute Nacht, Monsieur. Ich hoffe, ich sehe das Hotel de la Réserve noch mal wieder. Das Hotel de la Réserve ist immer da. Soll das heißen, Sie sind da nicht mehr da? Ich gehe zurück nach Prag. Haben Sie das heute beschlossen? So ist es. Es war ein herrlicher Tag. Die Sonne brannte von einem strahlend blauen Himmel herab. Eine leichte Brise kräuselte die See. Die roten Felsen glühten. Im Garten sägten die Zikaden. Vom Zug aus konnte ich über die Hügel, durch das dichte Blattwerk der Bäume, das rote Dach des Hôtel de la Réserve sehen. Ich wunderte mich, wie klein es zwischen den Bäumen wirkte. Sehen Sie sich doch mal diesen Abend an. Es ist warm, aus dem Garten kommt der Geruch von Blumen und Pinienharz. Da sind Leute im Gespräch. Und da ist ein heller Mond. Hübsch und ansichtsgartenhaft. Man kann dasselbe in Kalifornien haben, aber hier ist es doch anders. Vielleicht liegt's daran, dass sich der Geruch der französischen Zigaretten mit den anderen Gerüchen vermischt. Vielleicht liegt's an der Art, wie die Leute hier angezogen sind. Oder vielleicht nur daran, dass sich das Essen irgendwie komisch auf die Magensäfte auswirkt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mich hier so fühle wie früher. Als kleiner Junge in der Abenddämmerung. Es ist wie im Kino, wenn das Licht ausgeht und man wartet, dass auf der Leinwand etwas aufblitzt. Herr Heinberger würde allerdings sagen, ich rieche die Fäulnis Europas. Europa ist wie ein sehr alter Mann. Ein sehr schmutziger alter Mann. Ein sehr nervöser alter Mann. Wenn ihm eine Fliege über die Hand kriecht, wird er fuchsteufelswild. Aber über die Fliege ärgert er sich eigentlich gar nicht. Er ärgert sich über das, was in ihm selber drin steckt. Es will nicht mehr funktionieren. Er stirbt zentimeterweise ab. Und während er abstirbt, wird er immer nervöser und schiebt es auf die Fliegen. Aber bevor er stirbt, wird er noch einen letzten Wutanfall haben und anfangen, alles zu zerhauen. Sie hörten Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 3: Schlangen, Wölfe und Ratten. Es sprachen Joseph Wodarczyk, Christoph Eichhorn, Michel Bigard, Lambert Hamel, Robert Duclos, Horst Bollmann, André Roux, Pedro Gavaida, Warren Skelton, Matthias Hase, Mary Skelton, Verena von Beer, Walter Vogel, Siegfried Kernen, Herbert Clinton Hartley, Hans-Peter Hallwachs, Emil Schimmler, Gottfried John, Albert Köche, Jürg Löw. Sowie Evelyn Matsura, Christiane Lasenga, Volker Niederfahrenhorst und andere. Ton und Technik: Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz: Petra Feldhoff. Regie: Walter Adler.